Jochen Wachmann hat es ja schon eben kurz angesprochen. Ich habe Nahost mit Near and Middle Eastern Studies, also Islamwissenschaft, studiert, war auch zeitweilig Nahostreferentin der Grünen im Bundestag und bin hinterher dann von dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge erst in die Westbank gegangen, wo ich 5 Monate Beobachterin war im Jahr 1990. Und anschließend bin ich dann zur Pressesprecherin des UN-Hilfswerks nach Gaza benannt worden, habe dort also auch die erste Intifada miterlebt und den Golfkrieg. Und ich führe immer ganz gerne dieses Buch ein mit einer für mich sehr wichtigen Begegnung, gerade dort im Gazastreifen. Der Golfkrieg hatte natürlich überall zu Angst und Anspannung geführt. Die Palästinenser waren volle 6 Wochen, solange der Krieg stattfand, unter einer sehr strikten Ausgangssperre gewesen. Sie durften nur gelegentlich zum Einkaufen aus den Häusern und Sie wissen, wie das in den Flüchtlingslagern ist, drangsalierende Enge, Kinder, viele Kinder, die nicht raus können. Die Anspannung war sehr groß und als der Krieg dann zu Ende war und alle anfingen, sich langsam zu erholen, war immer noch sehr viel Spannung in der Luft und Israelis im Zivil, die früher nach Gaza gekommen waren, als Rechtsanwälte, die Palästinenser vertreten haben oder in anderen Menschenrechtsorganisationen tätig waren, die kamen alle nicht, weil es gefährlich durchaus war. Also, und umso überraschter war ich, als dann eines Morgens plötzlich jemand bei mir an die Tür klopfte und ein Herr eintrat, den ich noch nie vorher gesehen hatte. Ich kannte auch seinen Namen nicht. Er stellte sich als Dunbar On von der Ben-Gurion University vor und wir kamen sehr schnell ins Gespräch. Er war nach Gaza gekommen, weil er Gesprächspartner für sein Dialogprojekt suchte. Und mir ist erst hinterher aufgegangen, dass er, glaube ich, in mein Büro gekommen war, weil er unglaublich neugierig war, wer diese Deutsche ist, die da mitten unter Palästinensern lebt und arbeitet. Und er hatte in Wahrheit auch den richtigen Instinkt und Riecher, weil also er mir im Laufe des Gesprächs auch von seinem Projekt erzählte, dass er in den 80ern angefangen hatte, dass er die Nachkommen von Holocaust-Überlebenden in Israel interviewt hatte, was auch seinerzeit ein Tabubruch war, weil man teilweise bis heute nicht an dem Leid rütteln möchte, was die Menschen erlebt haben. Man wollte sich mit ihren Geschichten nicht belasten, man wollte aber auch seine Kinder damit nicht belasten. Insofern war das auch ein Tabubruch von ihm, dass er mit ihnen Interviews geführt hat, mit denen, die dazu bereit waren. Er ist dann anschließend nach Deutschland gereist. Seine Familie stammte aus Hamburg, was ihm sehr viel Überwindung gekostet hat und hat dort Interviewpartner gefunden, nämlich die Nachkommen von Nazitätern. Daraus ist dann auch ein Buch entstanden, Die Last des Schweigens. Das sind sehr, finde ich, berührende, interessante Interviews, was es bedeutet, das Kind eines Täters zu sein. Und diese Kindernachkommen auf beiden Seiten hat er dann in einer Dialoggruppe zusammengebracht, die sich von Jahr zu Jahr an verschiedenen Orten in der Welt getroffen haben und tatsächlich über die ganzen Gräben hinweg in ein sehr gutes Gespräch miteinander gekommen sind. Und das hat er dann später ausgeweitet auf den palästinensisch-israelischen Konflikt und auch auf das Dreieck sozusagen, nämlich auch, wie ist eigentlich die Dynamik und Interaktion, wenn man Israelis, Palästinenser und Deutsche in einen geschlossenen Raum setzt, welche Dynamik entwickelt sich da und welche Schwerpunkte oder auch welche Asymmetrien und wer tut sich da plötzlich mit wem zusammen und warum und wie. Und ich habe ihm damals, weil ich ja auch im Bundestag gearbeitet hatte, schon von meinen vielen Dialogerfahrungen erzählt. Ich habe ihm auch von meinem Großvater erzählt, wie Jochen Wachmann vorhin erzählt hat, Gesandter des Dritten Reichs in der Slowakei gewesen war. Er ist dort 1947 als Kriegsverbrecher gehängt worden. Ich habe darüber ein anderes Buch geschrieben, was Schweigen tut weh heißt, wo übrigens auch ein Kapitel über Nahost mit drin ist. Und ja, wir haben uns sehr gut unterhalten und ich habe dann an den Checkpoint zurückgefahren, wo er sein Auto geparkt hatte. Wir haben uns verabschiedet und ich ahnte noch nicht, dass wir uns dann immer und immer wieder begegnen würden und auch miteinander arbeiten würden in verschiedenen Projekten. Und mir ist dann auch erst sehr viel später klar geworden, dass dort in diesem Büro im Gazastreifen sich schon damals das gezeigt hatte, was er das Spannungsdreieck genannt hat, nämlich das Verhältnis Deutsche-Palästinenser-Israelis. Israeli, ich Deutsche und wir wohnen, ich bin im Gazastreifen mit ihm. Und ich halte es auch für keinen Zufall, dass ich in all meiner Arbeit immer wieder zwischen Palästinensern und Israelis saß, sei es moderierend, interviewend oder wie auch immer. Ich hatte das große Glück, Dan Bauern dann in seinen letzten drei Lebensjahren, er ist 2008 sehr früh an einem Hirntumor gestorben, auf seinem allerletzten Trainingsseminar begleiten zu können. Das war ein internationales Trainingsseminar, wo Menschen aus Konfliktgebieten herkamen, weil sie seinen Ansatz, Dialoge zu führen, kennenlernen wollten. Sie wollten wissen, wie funktioniert das eigentlich, vor allem unter Feinden in Konfliktgebieten, wie macht man das? Und ich selber hatte darüber viel gelesen, auch mit ihm gesprochen, aber es war für mich unglaublich spannend, das dann tatsächlich mal in der Praxis zu erleben. Zum Beispiel eine Bosnierin und ein Serbe, die in dem Seminar teilnahmen und sich anfangs noch nicht mal angeguckt haben und schon nach wenigen Tagen sich plötzlich anfingen zuzuhören. Wie geht sowas? Und der Ansatz ist überwiegend der, dass man nicht einen Schlagabtausch sich liefert, wie das ja gemeinhin üblich ist, wer hat wann was gemacht und wer hat wann welches Recht, sondern es geht darum, dass man sich seine Lebensgeschichte erzählt. Und wenn man das tut, stellt man unter bestimmten Bedingungen natürlich, es gibt Vorbedingungen, um einen guten Dialog zu führen, leider ist das oft nicht so, in der Regel ist es leider nicht so, wenn man anfängt, sich in einem geschützten Raum die Lebensgeschichte zu erzählen, ist es sehr schnell so, dass man sich auch mit dem ärgsten Feind in vielen Punkten identifizieren kann, weil wir alle Menschen sind, weil wir zum Teil ähnliche Erfahrungen haben, vielleicht ähnliche Charakterzüge. Jedenfalls führt es dazu, dass die Menschen sich anfangen, gegenseitig zuzuhören und das ist dann schon der erste Weg, um sich wahrzunehmen. Und Dialog heißt aber nicht, dass man sich alles schön redet oder dass man das Ergebnis das sein muss, dass man dem anderen seine Perspektive oktroyiert, sondern dass man in schwierigen, unlösbaren Fällen es eben akzeptiert, dass es keine Überbrückung gibt, dass der andere eine total andere Perspektive auf denselben Konflikt hat und das nicht überbrückbar ist. Aber die gegenseitige Wahrnehmung ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ein erster Schritt auf eine gewisse Verständigung hin. Ich denke, wer sich im Nahostkonflikt gut auskennt, weiß, dass zum Beispiel historische Daten wie 1945 für Palästinenser und Israelis ein total gegensätzliches Ereignis ist. Für die Israelis ist das ein Freudentag, die Schaffung Israels, und für Palästinenser ist es die Nakba, die Katastrophe, der Verlust ihrer Heimat. Man kann auch bis zur Balfour Declaration 1917 zurückgehen. Das ist der Punkt gewesen, wo Juden das erste Mal ein Recht auf eine Heimstätte zugesprochen bekamen und für die Palästinenser das erste Mal das hieß, dass ihr Recht gewissermaßen ignoriert wird. Es gibt viele solche Punkte, die man aufführen könnte, auch die Art und Weise, welche Sprache man in diesem Konflikt benutzt oder welche Terminologie. Wir können ja darauf nachher auch noch kommen. Aus diesem Seminar, was ich mit dann begleiten durfte, ist dann dieses Buch entstanden. Da sind drei Persönlichkeiten drin, die an diesem Seminar teilgenommen haben. Es war, wie gesagt, ein internationales und ich wollte mich auf den Nahostkonflikt konzentrieren, weil das mein Fachgebiet ist. Das heißt, ich habe diese drei Persönlichkeiten mit ihren Biografien und ihren Dialogbemühungen in dieses Buch aufgenommen, aber auch viele andere Leute, die ich schon aus meiner jahrzehntelangen Arbeit dort kenne und auch neue Leute, die mir quasi willkürlich während des Prozesses, und der Prozess ist wichtig, über den Weg gerannt sind, wo ich dachte, das finde ich spannend, das möchte ich hier aufnehmen. das Buch endet, also findet nicht nur im Nahen Osten statt, ich gehe auch dann nach England, wo Juden und Palästinenser auch Dialoge miteinander geführt haben und führen, und endet das Ganze in Berlin mit dem Theaterstück Dritte Generation. Ich nehme an, viele von Ihnen haben es gesehen. Auch da ist das Spannungsdreieck wieder zu erkennen. Das sind Schauspieler, palästinensische und jüdisch-israelische, also palästinensisch-israelische, jüdisch-israelische Schauspieler und deutsche Schauspieler, die auf die Bühne, in einem Prozess auf die Bühne gebracht haben, was es für sie als dritte Generation bedeutet, aus diesem historischen Kontext zu kommen. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Strecken aus meinem Buch vorlesen. Sie werden sehen, dass fast immer das Spannungsdreieck wieder auftaucht. Und es ist, glaube ich, wenn man nachfragt und nachguckt, ganz oft vorhanden. Natürlich war ich als deutsche Autorin dessen auch bewusster, aber da ich hier in Deutschland schreibe und hier spreche und wir hier auch in Deutschland darüber diskutieren, ist diese Perspektive eben nicht wegzudenken. Und es geht ja um Perspektiven, es geht um nicht überbrückbare Perspektiven und dann auch noch eine dritte Perspektive, die von hier aus reinkommt, nämlich die deutsche Perspektive. Und es fällt offensichtlich vielen Menschen, weil der ganze Konflikt auch so unglaublich komplex ist, sehr schwer, alle drei Perspektiven in sich zu integrieren. In der Regel ist die Komplexität so, dass man dazu neigt, ich sag mal, es sich einfach zu machen und letztendlich dann nur für eine Seite die Partei zu ergreifen, anstatt zu gucken, dass alle Parteien zu einem friedlichen Abschluss kommen und dass man auch vor allem die wahrnimmt, die sich bis heute darum bemühen, dass es einen Frieden gibt. Ich fange an mit einer guten alten Freundin, Amira Haas. Ich nehme an, fast alle von Ihnen kennen sie. Amira ist damals in den Gazastreifen gekommen als israelische Reporterin für die Tageszeitung Haaretz, als ich gerade kurz davor war, Gaza zu verlassen. Sie hat lange aus Gaza berichtet, ist dann in die Westbank gezogen und lebt seither in der Westbank und berichtet weiterhin unermüdlich über diesen Konflikt. Und ich habe großen Respekt für Amira, und wie Sie sehen, taucht auch hier das Spannungsdreieck auf und auch die Tatsache, dass ich glaube, die meisten Menschen, die ich in diesem Buch porträtiere, Menschen sind, die an den Rändern ihrer Gesellschaften agieren und deshalb auch vielleicht starke vermittelnde Fähigkeiten haben. Kurz darauf holt Amira mich mit dem Wagen ab. Vorne hinter der Windschutzscheibe steckt ein Presseschild mit englischer und arabischer Aufschrift: Press und Sahafa. Ich kämpfe mich durch die vielen Menschen und durch die hupenden Autokolonnen zu ihr vor und nehme rasch auf dem Beifahrersitz Platz. Wir lächeln uns an. Es ist einige Jahre her, seit wir uns zuletzt trafen. Und schon treibt Amira ihren PKW zurück in den Verkehrsstrom der Rush-Hour von Ramallah. Ich betrachte sie von der Seite. Sie hat sich nicht verändert. Wie meist wirkt sie sehr ernst und konzentriert. Vorsichtig fragt meine Freundin, ob ich Interesse hätte, mir mit ihr die Situation in Ramallah anzusehen, solange wir noch ein bisschen Tageslicht hätten. Es sei wichtig für sie, sehr wichtig, dass ich verstünde, was hier geschehe. Amira bezeichnet Ramallah als Fünf-Sterne-Gefängnis, weil sich in dieser Stadt das gesamte politische, ökonomische, kulturelle und gesellschaftliche Leben der Westbank ballt. Es gibt Restaurants, Konzerthallen, Galerien und viele kulturelle Angebote. Die meisten Bewohner können sich jedoch nicht frei bewegen. Immerzu ist da dieses Gefühl von Kontrollpunkten, militärischen Sicherheitsstraßen und Siedlungen umzingelt zu sein. Der Weg nach Jerusalem ist vollkommen gesperrt und nur für jene mit speziellen Genehmigungen passierbar. Wir fahren bis zu einer weiteren militärischen Absperrung am Stadtrand, umgeben von einer Ödnis aus Sand. Diesen Grenzübergang überqueren Lastwagen mit Nahrungsmitteln. Früher pendelten hier die hohen Funktionäre der palästinensischen Autonomiebehörde zwischen der Westbank und Gaza, erklärt Amira mir. Auf der israelischen Seite steht ein Kontrollhäuschen, vor dem Soldaten Wache halten. Das eiserne Tor ist geschlossen. Nicht weit von uns entfernt ist ein großer Platz, der wie eine Landebahn für Flugzeuge aussieht. Darauf vertreiben sich Jugendliche die Zeit. Sie spielen mit vermutlich gestohlenen Autos Rally. Die Jungs haben ganz offensichtlich einen riesigen Spaß und keine Arbeit. Die Fahrt geht weiter. Amira will mir zeigen, welche Auswirkungen der sogenannte Sperrzaun hat. Für die Palästinenser ist der deprimierende Koloss eine Apartheidmauer. Aus israelischer Sicht soll der Sicherheitszaun Selbstmordattentäter fernhalten. Kritiker indes sprechen von einer Ghettoisierung beider Gesellschaften und nur noch die absoluten Optimisten sehen in der Mauer die künftige Grenze zwischen beiden Staaten. Dialog ist für mich ein leeres Wort, Alexandra, sagt Amira mit der für sie typischen Entschlossenheit. Dialog ebenso wie Frieden oder Versöhnung. Diese Begriffe seien in den vergangenen 19 Jahren inflationär und sinnentleert gebraucht worden. Politische Schlagworte. Denn nichts habe sich zum Guten gewendet, ganz im Gegenteil. Ein Dialog ist es nur, wenn es Grundlage und Ziel des Gesprächs ist, die Besatzung zu beenden, betont Amira. Am späten Abend erreichen wir ihre Wohnung in einem hohen Neubau, von dem man aus über die Berge und Täler der Westbank blicken kann. Vom Fenster aus sehe ich die Lichter der Stadt funkeln. Sie bilden eine Kette, die sich über die Hügel legt. Der Mond scheint hell und trotz der späten Stunde ist es noch ziemlich heiß. Habe ich dir eigentlich je das Buch meiner Mutter gegeben? Fragt Amira mich plötzlich. Ich verneine, erinnere mich dann aber, dass Hannah Levi Haas während ihrer Gefangenschaft im KZ von Bergen-Belsen Tagebuch geschrieben hat. Sie hat das KZ überlebt und starb vor einigen Jahren in Jerusalem. Amiras Mutter war bis an ihr Lebensende eine sehr politische Frau. Sie hielt es bezüglich ihrer Überlegungen zur jüdischen Identität mit dem britischen Journalisten, Historiker und Aktivisten Isaac Deutscher. Zitat: Nur wenn die Suche nach seiner Identität dem jüdischen Intellektuellen bei seinem Kampf um eine bessere Zukunft für alle Menschen hilft, dann und nur dann ist die Suche in meinen Augen gerechtfertigt. Für Hannah Levi Haas hieß das: Man findet seine Identität im Kampf um eine bessere Zukunft für alle Menschen. Ihr einziges Kind Amira könnte ein bequemes Leben mit allem modernen Komfort führen. Den Konflikt und die Probleme der Palästinenser wie leider die Mehrheit der Israelis weitgehend ignorierend. Doch sie hat sich dafür entschieden, im Kampf um eine bessere Zukunft für die Menschen im Nahen Osten unter Palästinensern zu leben, als Jüdin und als Israelin. Sie tut dies im vollen Bewusstsein ihrer jüdischen Identität. Amira bewegt sich in beiden Kulturen und hat einen scharfsinnigen Blick für die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Eigentümlichkeiten beider Seiten entwickelt. Sie entspricht für mich dem, was die amerikanischen Soziologen Park und Stonequist als Marginal Men bzw. Marginal Women bezeichnet haben. Das sind Menschen, die vom Rand her Kontakte mit den anderen entwickeln. Das ist eine schwierige und oft auch sehr einsame Position, die jedoch starke vermittelnde Funktionen haben kann. Amira führt täglich Dialoge mit Palästinensern und zwar auf Augenhöhe, und das ist wichtig, auf Augenhöhe, nicht mit einer bevormundenden Haltung. Doch sie wird unter ihnen trotz allem Respekt für ihre Arbeit und ihr Engagement in Palästina vermutlich immer irgendwie eine Fremde und für viele die Jüdin bleiben. Und für die meisten Israelis ist sie zu palästinenserfreundlich, zu parteilich anti-israelisch, ja fast schon eine Verräterin. Wegen ihrer detaillierten kritischen Berichterstattung hat sie keinen einfachen Stand, doch diesen Preis ist sie bereit zu zahlen. Als der portugiesische Nobelpreisträger José Saramago während eines Besuches von Schriftstellern im Jahr 2002 in der Westbank die Lage in Ramallah mit Auschwitz verglich, erwiderte ihm die mitreisende Amira zornig: Wenn das so ist, wo bitte schön befinden sich dann hier die Gaskammern? Amira schenkt mir das Buch ihrer Mutter, das 1982 erstmals unter dem Titel »Vielleicht war das alles erst der Anfang« auf Deutsch erschienen ist. Und sie schreibt hinein: Für Alexandra, das tragische Dreieck bringt auch schöne Freundschaften hervor. Dann beziehen wir gemeinsam mein Bett und ich gehe schlafen. Es war ein langer Tag voller Eindrücke. Die Checkpoints, die Mauer, die Sackgassen, auch und vor allem die im übertragenen Sinn, die vielen Bekanntschaften und Gespräche, die Jugendlichen beim Autorennen, Amira und zuletzt auch noch ihre Mutter. Draußen heulen und bellen die wilden Hunde der Schäfer. Stundenlang kann ich nicht einschlafen. Irgendwann höre ich von der Moschee den Ruf des Muassin. Sein Sprechgesang schwebt über die Hügel und vermischt sich mit dem Geheul der Hunde. Bald wird die Sonne aufgehen und die bedrückenden Gedanken und Gefühle der Nacht vertreiben. Vier Monate später besuche ich Khaled Abu Awad von At-Tariq, der Institution für Entwicklung und Demokratie in der palästinensischen Gesellschaft. Mein Mobiltelefon schaltet jetzt vom israelischen auf einen palästinensischen Anbieter um. Marhaba, smell the jasmine and taste the olives. Jawal welcomes you to Palestine. Begrüßt mich bei der Überfahrt in die Westbank eine vielversprechende SMS. Duftender Jasmin und fruchtige Oliven. Nun ja, Sinnlichkeit lässt sich auch in einem besetzten Land finden. Der palästinensische Schriftsteller Rassan Kanafani nannte es das Land der traurigen Orangen. Nach meiner Ankunft in Aram bei Ramallah frage ich Khaled, ob er bereit sei, mir sein Leben zu erzählen. Er ist der Vorsitzende der palästinensischen Gruppe vom Elternzirkel Familienforum, dem israelisch-palästinensischen Forum für trauernde Eltern. Diese Initiative hat 1995 der Geschäftsmann Yitzhak Frankenthal gegründet, nachdem sein 19-jähriger Sohn von Hamas-Terroristen ermordet worden war. Khaled willigt ein und bittet mich in einen anderen Raum. Okay, Alexander, aber bitte nicht in dieser Büroatmosphäre hier. Wie ich es von Dunbar On, dem israelischen Psychologen, gelernt habe, lasse ich Khaled erzählen, ohne ihn zu unterbrechen oder durch Fragen unbeabsichtigt in irgendeine Richtung zu lenken. Ich gebe hier einige Passagen aus Khaleds Geschichte wieder. Kurz nach Beginn der zweiten Intifada verließ mein Bruder Ali wegen verschiedener Erledigungen die Stadt Hebron. Nach einer Weile hielt er seinen Wagen an, weil er dachte, sein Reifen sei platt. Er öffnete die Wagentür und lehnte sich hinaus, um nachzusehen. Da schoss ihm aus heiterem Himmel ein jüdischer Siedler ins Bein. Ali kam ins Krankenhaus und musste mehrfach operiert werden. Währenddessen arbeitete ich weiter in Israel und unterstützte damit meine gesamte Familie. Mein anderer Bruder Yusuf, der keine Arbeitserlaubnis für Israel hatte, half mir, indem er mich täglich mit dem Wagen an den Checkpoint fuhr und auch wieder abholte. Einen Monat nach dem Zwischenfall mit Ali kam ich spät abends von der Arbeit zurück und rief Yusuf an. Es antwortete aber ein Freund. Er sagte, er werde mich abholen, weil Yusuf im Krankenhaus sei, ebenfalls angeschossen. Als der Freund kam, sah ich, dass die hinteren Sitze blutverschmiert waren. Das sei von Yusufs Verletzung, erklärte der Freund. Als ich endlich im Krankenhaus eintraf, war schon meine gesamte Familie anwesend. Und mein Onkel sagte, Khaled sei jetzt stark. Ich fragte nach Yusuf und er antwortete, er sei tot. Nach Yusufs Tod habe ich alle Kontakte abgebrochen. Es gab Israelis, die meinen Schmerz mit mir teilen wollten und mich anriefen, aber ich wollte nicht. Meine Mutter sagte, Khaled, diese Menschen wollen Frieden, lass sie uns treffen und hören, was sie zu sagen haben. Ich habe letztendlich zugestimmt und eine Gruppe Israelis ist zu uns nach Hause gekommen, darunter Rami Elhanan. Rami hat seine Tochter durch ein Selbstmordattentat verloren. Er sagte, dass es die Besatzung war, die seine Tochter getötet habe. Rami und seine Frau Nurit kamen zu uns und sprachen sich gegen die Besatzung aus. Sie sprachen aus Herz und Seele. Ich hatte den Eindruck, dass diese Familie kam, um uns zu unterstützen und nicht um uns zu besetzen. In der Gruppe war auch eine Journalistin von der israelischen Tageszeitung Yediot Ahronot. Sie hatte Angst, fürchterliche Angst. Ich habe zu ihr gesagt, glauben Sie ernsthaft, dass wir unsere Gäste töten? Sie sind in unserem Haus willkommen und können uns jede Frage stellen und ihre Leser in Israel wissen lassen, was wir zu sagen haben. 2005 habe ich mich dem Elternzirkel angeschlossen und ein Jahr später habe ich die palästinensische Gruppe gegründet. Auch mein Bruder Ali ist dabei. Die politische Atmosphäre stellt einen unterdessen immer wieder auf die Probe. Kann man unter solchen Bedingungen noch Friedensaktivist bleiben? Es war November, als ich mit meinem israelischen Partner in einer Schule im Süden Israels einen Vortrag über unsere Arbeit im Elternforum hielt. Da kam plötzlich der Direktor in den Unterricht und man teilte mir mit, dass mein Bruder Ali angerufen habe. Mein Sohn sei verletzt. Ich habe übers Telefon mit ihm sprechen können. Baba, hat er gesagt, ich bin in Ordnung. Den Schülern habe ich zum Abschied zugerufen, wir seien mit Hoffnung hergekommen. Und wenn wir die Hoffnung verlieren, verlieren wir alles. Ich bin sofort zu meinem Kind gefahren, eine lange Reise mit viel Kummer und Angst. Mein Sohn hatte viel Blut verloren. Wir hatten dann wegen der Checkpoints ein Problem, ihn ins Krankenhaus zu befördern. Eine Israelin aus der Friedensbewegung half uns und bürgte für die Kosten. Mein Sohn ist 9 Stunden operiert worden, die Kugel war in die Leiste und den Bauch gedrungen. Der Arzt sagte, wenn wir 1 Stunde später gekommen wären, wäre er gestorben. Er ist seither gehbehindert und hat viele andere Probleme. 2006 habe ich dann meine Institution, Atarik, gegründet. Ich wollte aus dem Teufelskreis der Gewalt heraus. Es geht nicht darum, wer Recht hat und wer nicht, sondern darum, eine Lösung zu finden. So, Alexandra, jetzt hast du einen Teil meiner Geschichte gehört. Die Geschichte ist natürlich viel länger. Ich habe Ihnen jetzt hier nur einen Ausschnitt draus vorgelesen. Khaled hat die Geschichte schon oft erzählt. Wie gesagt, es geht er in Schulen mit israelischen Partnern, erzählt seine Lebensgeschichte. Er ist auch im Ausland gewesen. Ich glaube, auch in Deutschland hat er seine Geschichte schon mal vorgestellt. Und trotzdem merkte ich, wie wahnsinnig schwer es ihm immer noch fiel, darüber zu sprechen. Manchmal kamen ihm die Tränen oder er zündete sich nervös eine Zigarette an, weil er eine Pause brauchte. Und ich habe, während er sprach, mich immer gefragt, wie hat er das eigentlich geschafft, nach so viel Leid, nicht seinerseits zur Gewalt zu greifen, sondern das Gegenteil zu machen und zu versuchen, der Gegenseite die Hand zu reichen und zu versuchen, Brücken zu schaffen. Und ich glaube, bei vielen Menschen, die ich hier im Buch vorstelle, gab es so gewisse Schlüsselsituationen. Und ich glaube wirklich, bei Khaled war es diese Begegnung mit Rami Elhanan, und die eine wirklich sehr starke menschliche Begegnung gewesen sein muss. Ich kannte Rami nicht. Ich habe Khaled dann gefragt, ob ich ihn kennenlernen könnte, ob er mir Telefonnummern vermittelt. Ich habe dann Rami angerufen und habe ihn dann schon wenige Tage später in West-Jerusalem in seinem Büro besucht. Ein freundlich wirkender Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren und grünen Augen öffnet mir die Tür. Rami bittet mich herein und bereitet mir in der Büroküche sogleich einen Kaffee zu. Dafür, dass ich ihm die Haare aufstellen, wenn er Deutsch hört, wie er mir später gesteht, empfängt er mich sehr aufgeschlossen. Rami ist bis heute nicht nach Deutschland gereist. Ramis Vater, ein gebürtiger Ungar, hat Auschwitz überlebt, aber seine gesamte Familie verloren. Für Rami ist Yom Kippur, der jüdische Versöhnungstag, ein Datum voller Vorzeichen und trauriger Erinnerungen. Im Oktober 1973 musste er in den Yom Kippur-Krieg gegen die Ägypter ziehen und verlor im Sinai einige seiner besten Freunde. Ich kam aus diesem Krieg als geschlagener junger Mann zurück, wütend, verbittert und zynisch. Ich wollte mich von allem verabschieden, sei es politisch oder sozial. Doch 10 Jahre später kam zu Yom Kippur sein 4. Kind zur Welt, eine Tochter. Wir nannten sie Smada, ein Name, der aus der Bibel stammt und Weinrebe bedeutet. Sie war ein lebhaftes, sehr fröhliches Mädchen. Am 4. September 1997 ging die 14-Jährige mit ihren beiden Freundinnen in die geschäftige Ben-Jehuda-Straße im Zentrum West-Jerusalems, um sich neue Schulbücher zu kaufen. In der Buchhandlung explodierte die Bombe, die 2 palästinensische Selbstmordattentäter gelegt hatten. Sie zerfetzte die 3 Kinder und 2 weitere Personen. In seinem Büro erzählt Rami mir bereitwillig von der unerträglichen Zeit nach Smadars Tod. Bis heute wache er täglich mit einer rasenden Wut im Bauch auf und er müsse sich jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie er sich verhalten solle. Rache und Hass oder Offenheit für die andere Seite? Nach der Beerdigung kamen während der 7 Trauertage der Shiva hunderte von Menschen ins Haus der Elhanans, um ihr Beileid auszusprechen. Unter den Trauergästen war auch Yitzhak Frankenthal, der Begründer des Elternzirkels. Als Rami ihm später abermals begegnete und feststellte, dass dieser Mann während der Shiva bei ihm gewesen war, reagierte er zunächst äußerst zornig. Wie können Sie es wagen, das Haus von Menschen zu betreten, die gerade ihr Kind verloren haben, um mit ihnen über Frieden zu sprechen? Frankenthal blieb ruhig und lud Rami zu einem Treffen der trauernden Eltern ein. Nach viel Abwehr willigte dieser schließlich ein. Alexander, das war wie ein Erdbeben, sagt er. Und ich merke an seinem Ausdruck, dass er nicht übertreibt und wahrhaftig einen großen Wandel durchgemacht hat. Er habe bei der Zusammenkunft des Elternzirkels zunächst am Rande gestanden und nur beobachtet. Die Israelis, die mit dem Bus eintrafen, darunter auch viele Holocaust-Überlebende, hätten ihn sehr beeindruckt. Noch eindrücklicher seien aber für ihn die Palästinenser gewesen. Ganze Familien seien aus dem Bus gestiegen, Frauen, Männer, Greise und Kinder. Sie seien auf ihn zugekommen, hätten ihn umarmt, geweint und ihm Frieden gewünscht. Es war das allererste Mal, dass ich Palästinenser als Menschen mit eigenen Gefühlen und in ihrem Leid wahrgenommen habe, sagt Rami über seinen Schreibtisch hinweg. Und wir beide kämpfen bei der Vorstellung dieser bewegenden Begegnung mit den Tränen. Von diesem Tag an, fährt er fort, hatte ich wieder einen Grund, morgens aus dem Bett zu steigen. Mein Leben hatte wieder einen Sinn bekommen. Seitdem widme ich mich diesen Dialogbemühungen mit voller Überzeugung. Allen, die es hören oder auch nicht hören wollen, rufe ich laut entgegen, das ist kein Schicksal, das wir passiv hinnehmen müssen. Unser Blut und das der Palästinenser hat dieselbe rote Farbe. Unser Leid ist vergleichbar und wir alle haben bittere Tränen. Und wenn wir, die wir den allerhöchsten Preis gezahlt haben, einen Dialog führen können, dann kann das auch jeder andere. Wir sehen, dass es auch für Rami dieses Schlüsselerlebnis gab. Er war, glaube ich, ziemlich geschockt, dass er zwar politisch sich immer für Palästinenser eingesetzt hatte, wie auch seine Frau Nurit, die Tochter von dem ehemaligen General Pellet, der ja auch dann später bekannte Friedenstaube wurde. Sie hatten sich immer eingesetzt, aber ich glaube, richtig wahrgenommen auf einer persönlichen, emotionalen Ebene hatte er die andere Seite nicht. Insofern war das, glaube ich, ein wirkliches Schlüsselerlebnis für ihn, was ihn auch dann wirklich auf einen ganz anderen Pfad gebracht hat. Ich finde auch, dass Khaled was Wichtiges sagt. Er hat gesagt, wenn wir die Hoffnung aufgeben, verlieren wir eigentlich alles. Ich bin mal zufällig auf ein Zitat von einem Philosophen Ernst Bloch gestoßen, der gesagt hat, wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Die Situation ist ja sehr hoffnungslos. Also wenn man sich anschaut, was da unten passiert oder nicht passiert, kann man eigentlich momentan keine Hoffnung haben. Aber für mich sind all diese Menschen, die ich hier in diesem Buch vorstelle, Palästinenser und Israelis, und ich hätte noch hunderte mehr aufnehmen können, jene, die mich weiter hoffen lassen, die auch gewissermaßen meine Helden des Alltags sind, weil sie nämlich im Gegensatz zu den Politikern tatsächliche Dialoge führen und über viele innere und äußere Barrieren auch immer wieder rübergehen müssen, um das fortzuführen. Insofern sind und bleiben sie für mich ein Hoffnungsschimmer. Ich würde Ihnen gerne einen weiteren Freund von mir vorstellen, den ich auch schon sehr lange kenne. Er kam damals als Journalist auch relativ bald nach dem damaligen Golfkrieg 1991 mit dem Historiker und Journalisten Tom Segev auf meine Einladung in den Gazastreifen. Ich habe die beiden damals im UN-Bus durch die Flüchtlingslager gefahren und habe ihnen gezeigt, wie die Situation da ist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Tom Segev sofort die Idee hatte, dass er unbedingt mal unter Palästinensern leben möchte, um zu erfahren, wie das ist. Er wollte auch immer aus dem Bus aussteigen. Ich habe gesagt, Tom, vielleicht ist die Zeit noch nicht ganz reif. Es war, wie gesagt, auch noch eine schwierige Situation damals. Und ich habe so Yeshar kennengelernt, der für Haaretz auch damals arbeitete. Später ist er dann Direktor der Menschenrechtsorganisation B'Tselem geworden, die bis heute die Menschenrechtsverletzungen der israelischen Armee in den palästinensischen Gebieten bzw. in der Westbank dokumentiert. Ich habe bei Jesar zum Teil gewohnt, als ich recherchiert habe, und wir sind eher zufällig, haben wir dann über das Buch gesprochen, und er hat gesagt, du, ich habe dir eigentlich noch nie meine Geschichte erzählt. Und dann stellte ich fest, dass, obwohl ich ihn schon über 20 Jahre kannte, ich seine Lebensgeschichte in Wirklichkeit nie gehört hatte. Ich hatte das, glaube ich, initiiert, weil ich ihm nur über meine Geschichte und mein erstes Buch erzählt hatte. Ich glaube, Sie kennen das aus Ihrem Kontext, Ihrem persönlichen, beruflichen auch so, dass man Menschen jahrelang, manchmal jahrzehntelang kennt und in Wahrheit eigentlich sehr wenig über sie weiß. Und in dem Moment, wo man anfängt zu fragen, du, erzähl mal was über dich, sich plötzlich viele neue Dinge auch eröffnen und neue Dialogebenen. Bei Yesar und mir war das sicherlich so, wir sind befreundet, aber durch diesen Dialog, den wir über das Buch auch miteinander geführt haben, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, wie Sie gleich hören werden, hat sich unsere Beziehung und Freundschaft eigentlich auch noch weiter vertieft. Und ich finde seine Geschichte auch sehr interessant. Sie ist deshalb sehr auf vielen Ebenen sehr bewegend, weil sie historisch, politisch und psychologisch auch bedeutsam ist. Yesar redet sehr bildhaft, ja fast poetisch, während er mir erzählt. Weißt du, Alex, fängt er an, ich bin 1955 in eine Situation geboren worden, in der sich Vergangenheit und Gegenwart vermischen. Ich bin das jüngste Kind einer Holocaust-Überlebenden. Nachdem meine Mutter Miriam aus dem KZ befreit worden war, erfuhr sie, dass alle anderen Mitglieder ihrer Familie ermordet worden waren. Sie kam kurz nach dem Weltkrieg mit der zionistischen Jugendbewegung nach Palästina. Man schickte sie ins Jordantal, in einen Kibbutz mitten in den syrischen Beschuss, in einen Kampf, der im Grunde bis heute andauert. Unser Leben scheint mit Blutvergießen verbunden zu sein. Ist das Schicksal? Können wir die Zukunft beeinflussen? Mir scheint fast, wir wiederholten die jüdische Existenz in der Diaspora, weil wir auch in Israel von starken Feinden umgeben sind. Unsere Stärke hingegen ist nichts als Fassade. Bis ich mit 18 Jahren zur Armee eingezogen wurde, war ich ein ziemlich naiver junger Mann, der sich für Politik überhaupt nicht interessierte. Doch dann kam es zu diesen beiden Zwischenfällen. Als Soldat war ich im Norden der Westbank stationiert. Beim Training führte uns unser Vorgesetzter durch Felder, die Palästinensern gehörten. Auf denen wuchsen zarte Sprossen und wir marschierten einfach quer darüber. Als Bauernkind war es mir völlig unverständlich, warum wir die Jungpflanzen zertrampelten, anstatt zwischen den Anpflanzungen durchzugehen, um nicht zu zerstören. In diesem Augenblick begriff ich den Zusammenhang zwischen der militärischen Besatzung und Macht. Als Besatzer hat man die Macht, willkürlich alles zu tun, was man will, ohne dass sich die betroffenen Menschen dagegen schützen können. Die zweite einschneidende Erfahrung hatte ich im Libanonkrieg 1982, sagt Yesar. Ich war als Reservist eingezogen und ich kann dir sagen, ich habe viel gesehen. Als der Waffenstillstand ausgerufen wurde, befand ich mich mit meiner Einheit auf einer strategisch wichtigen Straße zwischen Beirut und Damaskus. Plötzlich bekamen wir von Ariel Sharon den Befehl, die Straße zu besetzen. Im Radio hörten wir zur selben Zeit, wie der stellvertretende Ministerpräsident in der Knesset verlauten ließ, seit dem Waffenstillstand habe sich kein einziger Panzer von seiner Position bewegt. Ich sah mich um. Hunderte von rollenden Panzern wirbelten Staub auf. Rauch und Lärm, Krieg, wohin ich nur sah. Ich war schockiert. Als Kind hatte ich gehört, Araber seien Lügner. Aber jetzt hatte der israelische Ministerpräsident höchstpersönlich eine Lüge verbreiten lassen. Im Sechstagekrieg 1967 haben die Araber Durchhalteparolen von sich gegeben und über die wahre Situation ihrer Armee nicht die Wahrheit gesagt. Es war eine prägende Erfahrung für mich zu erkennen, dass wir Israelis nicht besser waren. 1982 wurde ich Journalist, fährt mein Freund fort. Ich war gegenüber offiziellen Verlautbarungen und Darstellungsweisen immer sehr misstrauisch. Die Wahrheit ist sehr wichtig für mich, denn ich kann es kaum ertragen, wenn Menschen Lügen konsumieren und die Realität nicht kennen. Die Wahrheit auszusprechen ist aber meist sehr unpopulär. Kurz nach dem Mord an Yitzhak Rabin wollte mich ein Krimineller mit einem Felsbrocken durch die Windschutzscheibe meines Autos erschlagen. Wir werden dich wie Rabin umbringen, schrie er, als er sich auf mich stürzte. Ein Palästinenser aus der Westbank, ein Tagelöhner, der mir gerade beim Hausbau half, sah den Angreifer, packte ihn von hinten und hielt ihn fest. Ein Palästinenser rettete mich davor, von einem anderen Juden umgebracht zu werden. Du siehst, wie komplex die Situation ist. Mir ist bewusst geworden, wie ungeheuer wichtig es ist, den anderen zuzuhören, selbst wenn sie dich anfangs vielleicht beschimpfen. In dem Moment, in dem du zuhörst, erkennst du sie an und nimmst sie wahr. Gewalt und Terror sind ein Instrument der Schwachen, um auf sich aufmerksam zu machen. Doch mitunter täuschen wir uns auch in gewisser Weise, auch wenn wir Israelis gegenüber den Palästinensern eindeutig haushoch überlegen sind. So sind wir in gewisser Hinsicht schwächer, weil wir Angst haben. Die jüdischen Siedlungen werden durch Zäune, Wachpersonal und Flutlicht geschützt. Palästinensische Dörfer oder Flüchtlingslager haben nichts dergleichen. Wenn man innerlich schwach ist und seiner Identität nicht sicher, ist es scheinbar einfacher zu kämpfen, als einen Dialog zu führen. Unser Konflikt ist nicht nur einer um Land, es geht auch um Ängste, verschiedene Perspektiven, Bilder und Selbstbilder. Vieles beruht auf Psychologie. Nach über 25 Jahren in diesem Geschäft bin ich immer wieder sehr erstaunt, wie sehr dieser Konflikt mit Gefühlen zu tun hat. Die Politiker verstehen diesen emotionalen Part aber nicht. Dabei müsste ihn jeder politische Ansatz berücksichtigen. Meine Mutter Miriam war ganz frei von Hass oder Vergeltungsgedanken. Einmal war sie jedoch vollkommen außer sich. Da hatte mein Vater doch eine Gruppe von Deutschen zum Übernachten in unser Haus eingeladen. Das allein war für sie schon schwierig genug, aber sie hat es geduldet. Als die Deutschen abreisten, schenkte ihr eine Dame ihre Schuhe. Welche Symbolik! Und zu groß waren sie auch noch. Meine Mutter, deren Traumatisierungen von früher plötzlich sehr spürbar wurden, war jedoch in der Lage zu abstrahieren und die Situation von damals nicht mit heute zu verwechseln. Sie verstand, dass die Deutsche keine bösen Absichten hatte und sie auch nicht verletzen wollte. Miriam ist später an Krebs erkrankt. Als sie schon fast völlig paralysiert und des Sprechens unfähig auf dem Sterbebett lag, habe ich ihr die Zeitung mit der Meldung von den Osloer Friedensvereinbarungen gezeigt. Da hob sie trotz ihrer Schwäche den Daumen hoch und lächelte mich an. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Es hat viele, viele andere Verhandlungsversuche gegeben. Die Lösungen liegen eigentlich schon längst in den Schubladen. Der Frieden ist immer noch nicht eingekehrt. Im Gegenteil, ist es eigentlich heute schlimmer denn je. Dan Boon hat, finde ich, sehr richtig immer gesagt, dass es in diesem Konflikt zwei Asymmetrien gibt. Die eine hat, und das hat Yesser eigentlich auch in diesem Abschnitt eben gesagt, die eine Asymmetrie ist die, dass die Israelis den Palästinensern natürlich in jeglicher Weise haushoch überlegen sind. Wir sprechen hier von Besatzern und Besetzten. Es gibt aber noch eine andere Asymmetrie, und ich glaube, die muss man gleichzeitig auch immer mitdenken, nämlich dieser Faktor Angst. Der Holocaust hat viele Menschen, die heute in Israel leben, geprägt, hat auch ihre Nachkommen geprägt. Vieles ist nicht aufgearbeitet bis heute. Das heißt, diese Traumata, man weiß, wenn Traumata nicht bearbeitet werden, dass sie in den Familien, sogar in der Gesellschaft weiterwirken. Ich würde Gleiches auf andere Art und Weise hier auch über Deutschland sagen, auf der Täterseite. Traumata, die nicht bearbeitet werden, wirken weiter. Und sie werden, das muss man dazu leider auch noch sagen, instrumentalisiert. Auch das ist ein Teil eines sehr komplexen Bildes. Es wird mit der Angst auch gespielt. Natürlich gibt es auch Traumata auf der palästinensischen Seite. Die Palästinenser haben ihre Heimat verloren. Sie sind bis heute heimatlos. Sie sind in der Welt verstreut. Sie haben unglaublich viele Tote und Verletzte zu beklagen. Und diese tiefen inneren Wunden spielen natürlich immer wieder in diesen Konflikt hinein. Und ich finde es manchmal sehr traurig, dass gerade auch im Ausland, und hier spreche ich natürlich jetzt insbesondere von Deutschland, wir, die wir nicht direkt an dem Konflikt beteiligt sind, ihn weiter schüren, indem wir polarisieren und eigentlich immer nur eine Seite wahrnehmen wollen und die andere nicht. Ich glaube, wir verlängern den Konflikt und füttern ihn nur weiter mit einer sehr unguten Dynamik, die wiederum mit der eigenen Perspektive und der eigenen Unfähigkeit hat, zu tun hat, meine ich, auch die eigene Perspektive zu reflektieren und zu gucken, warum stehen wir wo eigentlich überhaupt, wie argumentieren wir, aus welchem Grund. Und ich finde, dass der Region nur damit gedient ist, wenn man all diejenigen, die bis heute unermüdlich für Frieden kämpfen, unterstützt und ihre Arbeit auch wahrnimmt. Ich möchte zum Schluss noch eine Palästinenserin aus Israel vorstellen. Ich habe sie kennengelernt hier als Schauspielerin bei dem Theaterstück Dritte Generation in Berlin, das ich kurz vorhin erwähnt habe. Ich wurde damals, als die Schauspieler in der Recherche- und Prozessphase waren, gebeten, hier an die Schaubühne zu kommen, um die Schauspielertruppen, also die Schauspieler alle kennenzulernen. Sie wollten wissen, wie ich mit meiner Familiengeschichte umgegangen war, was ich dabei erlebt habe. Ich habe ihnen also von meiner Familiengeschichte erzählt, die bis heute problembehaftet ist und wie ich damit umgegangen bin. Und es war sehr interessant zu sehen, dass, als ich zu Ende gesprochen hatte, sich eine hitzige Diskussion entwickelte zwischen den jüdischen Israelis und den deutschen Schauspielern, während die Palästinenser aus dieser Dynamik völlig ausgeklammert waren. Das lag natürlich zum Teil auch an ihnen selbst, aber es lag natürlich auch daran, dass hier eine ganz andere Dynamik gerade sich abspielte. Es gab nur eine Frau, nämlich Rauda Sliman, die sich da nicht rausdrängen lassen wollte, die immer wieder Fragen stellte und die wissen wollte, was hat diese Dynamik auch mit mir zu tun und worüber sprechen wir hier eigentlich. Und ich fand es sehr beeindruckend, habe sie dann gefragt, ob sie bereit wäre, an meinem Buch mitzuwirken. Und sie sagte, ja klar, wenn du nach Israel kommst, kontaktiere mich. Und ich wohne übrigens oft in Tel Aviv bei einer guten Freundin, die musst du unbedingt kennenlernen. Und die hat auch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Dalia Golom, sie ist nämlich die Tochter des Gründers der Haganah, dem Vorläufer der israelischen Armee. Und ist quasi in der zionistisch-israelischen Elite aufgewachsen. Das ist eine alte Dame. Aus Zeitgründen stelle ich sie jetzt hier nicht vor. Ich kann mir das Bild hochreichen, wo man diese beiden Freundinnen sieht. Und Dalia Golom ist schon seit Jahren bei Mahzom Watch aktiv, den Frauen, die an den Checkpoints Wache halten, um zu dokumentieren, was da passiert. Und als ich halt dann nach Tel Aviv kam, habe ich Rauda in der Wohnung von Dalia getroffen und sie hat mir dann ihre Lebensgeschichte erzählt und auf dem Wege habe ich dann auch Dalia kennengelernt, die mir ihre Geschichte erzählt hat, die auch in diesem Buch wieder auftaucht und auch die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen. Und ich möchte gerne noch mit Rauda schließen, weil gerade die Palästinenser mit israelischem Pass oder palästinensische Israelis oder Palestinian Arabs, auch da ist ja immer die Frage, wie haben wir hier es wieder mit Terminologie zu tun, warum sagen wir nicht einfach Israelis, ja? Weil sie oft vergessen werden in der ganzen Debatte, wie Sie wahrscheinlich wissen, sind 20% aller Israelis palästinensischen Ursprungs und leben mit sehr viel geringeren Rechten als die jüdischen Israelis in einem Staat, der sich auch als jüdisch bezeichnet und keineswegs als multikulturell oder wie immer man das bezeichnen möchte. Zum Schluss also noch Rauda und dann können wir ja diskutieren, weil ich hoffe, dass Sie auch noch Fragen haben. Nach dem Abitur wollte Rauda Schauspielerin werden, doch ihre Eltern waren dagegen, das sei kein seriöser Beruf. Deshalb begann sie in Haifa Medienwissenschaft zu studieren. Nebenher erlernte sie aber heimlich doch die Schauspielkunst. Über den arabisch-israelischen Konflikt dachte ich damals nicht viel nach. Ich war mehr mit meiner Rolle als Frau beschäftigt. Zudem sprach ich anfangs noch kein Hebräisch, weil das bei uns auf dem Dorf ja nicht gebraucht wurde. Mein Vater allerdings sprach es fließend, da er mit Juden zusammenarbeitete, sagt Rauda. In jener Zeit äußerten wir Palästinenser in Israel uns selten politisch. Wir hatten Angst. Im Theater spielte ich nur Komödien oder Liebesgeschichten. Daheim wurde viel über Rauda getratscht. Sie gehe mit Männern aus, trage nicht die richtige Kleidung. Ihre Eltern kamen wiederholt, um nach dem Rechten zu sehen und holten sie öfter in ihr Dorf nach Tamra zurück, damit sie nicht auf die falsche Bahn gerate. Auf diese Weise kam auch der Sprung aus dem zweiten Stockwerk zustande. Rauda hatte ihrer Tante, bei der sie während des Studiums in Haifa lebte, unter dem Siegel der Verschwiegenheit von ihrem Freund, einem Christen, erzählt. Als sie am nächsten Tag aus der Universität kam, wurde sie im Wohnzimmer bereits von ihrer gesamten Familie mit bösen Gesichtern erwartet. Sofort war ihr klar, dass nur ihre Tante sie verraten haben konnte. Sie flüchtete angsterfüllt auf den Balkon und sprang. Zum Glück ist ihr nichts weiter passiert. Ich habe dann beschlossen zu heiraten, um mich von der Kontrolle meiner Familie zu befreien. Freilich heiratete ich meinen Freund aus Haifa und keinen Mann aus Tambra, den meine Eltern ausgesucht hätten, sagt Rauda. Das war der erste Akt ihres Emanzipationsdramas. Ich war aber immer noch nicht Rauda, fügt sie nachdenklich hinzu. Ihr schien es beinahe, als käme sie vom Regen in die Traufe. 2 Shows für Kinder und Jugendliche habe sie jährlich auf die Bühne gebracht. Und täglich habe sie ihren Mann und ihre Kinder bekocht und den Haushalt geführt. 17 Jahre habe ich meine nationale Pflicht erfüllt, so Rauda sarkastisch. Dann ließ sie sich scheiden. Ich beendete meine persönliche Besatzung und riss die Mauer nieder. Wie schwer dieser Schritt für sie als Frau in der arabisch-muslimischen Gesellschaft gewesen sein muss, deutet sie nur an. Klar ist, dass es sie viel Kraft und Mut gekostet haben muss. Schon als Mädchen hatte ich nicht dieselben Privilegien wie meine Brüder und als Frau war ich unterdrückt. Ich sage meinen Leuten heute immer, solange ihr nicht die Besatzung der Frauen beendet, könnt ihr kaum eure eigene Befreiung fordern. Rauda erinnert sich, dass die meisten jungen Männer aus ihrem Dorf in Saftfabriken arbeiteten, die von jüdischen Israelis betrieben wurden. Das sei ihr zwar merkwürdig vorgekommen, doch sie habe dies damals noch nicht als soziale oder politische Ungleichheit einordnen können. Im Jahr 2000 begann die zweite Intifada. Von diesem Moment an trugen wir palästinensischen Israelis unseren Kopf hoch und wir fingen an auszudrücken, was wir als Bürger in diesem Land als schmerzhaft empfinden. Endlich trauten wir uns als Palästinenser zu zeigen. Die zweite Intifada war meine erste politische Intifada. Sie sei pessimistisch, was die Zukunft anbelange, so die Schauspielerin, der ich in Berlin bald wieder begegnen werde. In Wahrheit glaube sie kaum noch an die Zwei-Staaten-Lösung. Wie könne bei all den jüdischen Siedlungen und den Straßensystemen, die ausschließlich Siedler benutzen dürfen, bei den militärischen Sicherheitsstraßen und all den Checkpoints noch Raum für einen palästinensischen Staat sein? Die Siedlerbewegung bestimme den politischen Verlauf, ja, selbst die Linke habe nicht den Mumm, deren Einfluss einzuschränken. Weißt du, Alexandra, sagt sie und sieht mich sehr ernst an, ich hege keinen Hass gegen Juden und ich will sie auch nicht vertreiben. Es wird doch oft behauptet, die Araber wollten die Juden ins Meer treiben. Ich bin Israelin und gehöre hierher. Gewiss, ich wäre lieber in Europa oder anderswo zur Welt gekommen, aber ich bin nun mal hier geboren und dies ist mein Zuhause, mit dem ich mich identifiziere. Meine Eltern sind noch traumatisiert von Krieg und Vertreibung. Das hat ihre Familie auseinandergerissen und ihre ökonomische Situation radikal verschlechtert. Sie haben keinerlei Selbstbewusstsein und fühlen sich noch immer als die Schwächeren. Ich habe mir und meinen Kindern beigebracht, anders zu sein und den Blick nicht mehr auf den Boden, sondern gerade auszurichten. Wir schämen uns nicht, Palästinenser oder Araber zu sein. Mittlerweile respektieren meine Eltern, was ich mache, und sie sind stolz auf mich. Obgleich sie die Verhältnisse kritisiere, seien einige ihrer besten Freunde jüdisch. Und sie vermittle ihren palästinensischen Freunden regelmäßig, dass es auch andere Israelis gebe. Dabei denke sie vor allem an ihre Freundin Dalia Gollum. Ich kann Dalia alles sagen, was mich bewegt. Ich kann mit ihr über meine Ängste sprechen und sogar meine Wut äußern. Mit ihr komme ich fast besser zurecht als mit meinen eigenen Eltern. Dabei sind wir keineswegs immer einer Meinung. Trotzdem akzeptiert sie mich so, wie ich bin und ich sie. Unsere Beziehung beruht auf Gleichberechtigung, Offenheit und Vertrauen. Wir führen einen wirklichen, echten Dialog miteinander. Das ist möglich, weil Menschen wie Dalia die Wahrheit kennen und sich dieser Wahrheit auch stellen. Dabei ist sie durch und durch patriotisch. Sie ist bei Machsom in der Friedensbewegung aktiv, weil sie sich um die Existenz ihres Staates sorgt, den sie in Gefahr sieht, weil die Besatzung seine gesellschaftliche Substanz allmählich zu zerstören droht. Der Unterschied zu so vielen anderen Menschen in diesem Land ist, dass eine Frau wie Dalia nicht nur den Schmerz der Juden wahrnimmt. sondern auch unseren Schmerz, den Schmerz der Palästinenser. Ich nehme jetzt nochmal auf.